Hält nicht viel von parteipolitischer Taktik. Man will klare Verhältnisse, mit oder ohne Vertrag. Nur klar sollen sie sein. Michael Groth hat in Dresden Bürger befragt, was sie empfinden würden, wenn es denn nun am 14. Oktober zum Beitritt käme. Ich muss dazu sagen, an sich, dass ich gespannt bin und hoffe eigentlich, dass dieser Teil Deutschland nicht in 20 Jahren noch so ärmlich ist und das arme Deutschland bleibt oder der arme Teil Deutschlands. Das ist vielleicht ein Stück Hoffnung an sich. Ansonsten werden die Menschen viel arbeiten müssen. Es gibt viel zu tun hier, in allen Belangen. Das muss sein, die Vereinigung, weil hier viele, viele rechtliche Sachen zu klären sind. Ne? Und was alles in der Luft hing momentan, war nur schädigend. Also dieser späte Entschluss, mal so gesagt, von unseren Politikern, hat uns doch noch Wochen zurückgeworfen. Na, ich bin der Meinung, irgendwann wäre es sowieso gekommen. Also das, man hat ja schon die Unterschiede gesehen von Anfang. Weil ich habe die Zeit zwar nicht miterlebt vom Frühjahr, aber doch würden wir sagen, irgendwann wäre es passiert, dass wir untergehen. Und wir hatten ja dann auch nichts mehr, wir Jugendlichen mussten ja auch schon rumrennen, dass wir überhaupt noch was kriegen konnten und so weiter. Wir können bloß hoffen, dass es dadurch besser wird, weil klar werden wir jetzt ganz schön zu rudern haben, auch wir Jugendlichen, wegen Arbeit und so. Aber ich meine, lieber 2-3 Jahre dort durchgehen, denn anständiges Volk sein. Ich bin auch der Meinung, Volk kann man nicht trennen. Naja, auf jeden Fall wird das Schritt höchste Zeit, würde ich sagen. Denn wirtschaftlich wird es auch höchste Zeit, dass es endlich mal vorwärts geht. Derzeit stagniert die ganze Wirtschaft und derzeit ist auch zu sehen, dass in vielen Betrieben sehr bergab geht. Und die Wirtschaft ist ja doch die Triebkraft eines ganzen Staates. Und dort muss dringend was getan werden. Ja, das finde ich sehr traurig. Denn es hat in der DDR ja auch gute Sachen gegeben. Und das wird jetzt alles unter den Tisch gekehrt. Und ich weiß nicht, ob das für uns alle gut ist. Ich finde, das geht alles ein bisschen plötzlich. Muss da noch vieles geregelt werden. Ich glaube auch, dass es viele Dinge noch sind, die man doch hätte in Ruhe regeln müssen, dass etwas überstürzt kommt. Man kann nur hoffen, dass es hinterher dann noch geschieht. Von mir aus hätte schon am 9. November vorher der Beitritt erfolgen können. Da waren die dreiviertel Jahre, was jetzt ist, ja, wären wir wahrscheinlich auch durchs Tal geritten, aber nicht so schlimm. Schon einige Millionen hätten wir da vielleicht sparen können. Die in Paris heute beschworene Solidarität will der Präsident der EG-Kommission, Jacques Delors, in ein Hilfsprogramm ummünzen. Nach einer Sondersitzung der EG-Kommission, die vor allem der deutschen Einheit gewidmet war, forderte Delors internationale Unterstützung für die Flüchtlinge in der Golfregion. An einem entsprechenden Programm, das die EG-Kommission zu koordinieren bereit ist, sollten sich möglichst viele Staaten, auch verschiedene arabische Länder, beteiligen, meinte der Chefverwalter der EG. Darüber hinaus erwägt die Europäische Gemeinschaft finanzielle Hilfe für Länder, die in besonderem Maße von den Aktionen gegen den Irak betroffen sind. Jordanien und Ägypten zählen zweifellos zum Kreis der in Betracht kommenden Nationen. Im Rahmen ihres Golfkrisenmanagements will die EG-Behörde umgehend entsprechende Vorschläge ausarbeiten. Außerdem werden die konkreten und möglichen Auswirkungen des Embargos und der Krise auf die Wirtschaft der Gemeinschaft genauestens untersucht. Nach ersten Analysen wird aber kein dritter Ölpreisschock mit ähnlich verheerenden Wirkungen wie 1973 und 1979 erwartet. Dennoch ist klar, dass vor allem die Länder Mittel- und Osteuropas unter dem Ölpreisanstieg zu leiden haben. Die Kommission scheint deshalb auch bereit, die laufenden Hilfsprogramme der 24 westlichen Industrienationen, der G24, zu überdenken. Weniger Kopfzerbrechen, dafür aber umso mehr Tüftelarbeit, bereitete der Kommission der bevorstehende Eintritt der DDR in die EG. Ein Monat früher als geplant wurde in Anbetracht der Ereignisse in Ost-Berlin jetzt das Paket mit den Anpassungsmaßnahmen fertig geschnürt. Fakt ist, dass ab Beitritt, voraussichtlich also ab Mitte Oktober, die DDR voller Bestandteil der EG ist, mit allen Rechten und Pflichten. Um der DDR die Integration nicht allzu schwer zu machen, hat die Kommission jetzt Anpassungs- und Übergangsmaßnahmen vorgeschlagen, die im Prinzip alle Ende 1992 auslaufen sollen. Allzu große Arbeitsplatzverluste und somit ein soziales Chaos sollten vermieden werden. Deshalb brauchen die meisten EG-Umweltnormen von der DDR-Industrie sogar erst ab 1996 eingehalten zu werden. Die Pharmaindustrie darf ebenso lange Medikamente unter EG-Standard, allerdings nur in der DDR, verkaufen. Ihre Handelsverträge mit osteuropäischen Ländern darf die DDR zunächst bis Ende 91, eventuell auch noch ein Jahr länger im bisherigen Umfang zollfrei weiter erfüllen. Damit kommt man vor allem der UdSSR entgegen, die einen umfangreichen Warenaustausch mit der DDR pflegt und deren Abkommen vorerst anders als die der DDR mit den übrigen osteuropäischen Ländern nicht kündbar sind. Entscheidend aus EG-Sicht ist, dass die Integration der DDR in die Gemeinschaft mit Nettokosten von 1 Milliarde Mark pro Jahr im Finanzrahmen liegt und die Strukturhilfen nicht zulasten der anderen EG-Mitglieder gewährt werden. Kommissionspräsident Jacques Delors. l'unification allemande se réalisera sans qu'il soit nécessaire de modifier le plafond des ressources propres tel qu'il a été fixé dans le grand accord intervenu au Conseil européen en février 1980. Wir bewegen uns voll in dem vom Rat gesetzten Finanzrahmen. Die Integration der DDR stellt bis 1993 keine Probleme dar. Auch in der Strukturhilfe braucht keine zusätzliche Ecu bereitgestellt zu werden. Das Paket der Anpassungsmaßnahmen muss nur noch vom Rat und vom Europaparlament in zwei Lesungen verabschiedet werden. Reicht die Zeit dazu nicht, so lässt sich die Kommission eine Vollmacht erteilen, damit auf keinen Fall am Tag X sofort sämtliche EG-Bestimmungen in den Ländern der heutigen DDR gelten und ihnen die Umstellung auf Marktwirtschaft zusätzlich erschwert wird. Auch in Paris steckten die Europäer heute die Köpfe zusammen. Es ging nur um die Golfkrise und die Frage, was die Europäer im Rahmen der Westeuropäischen Union, der WEU, zur Verteidigung westlicher Interessen gemeinsam und koordiniert beitragen könnten. Rolf Clement war dabei. Die Länder der Europäischen Gemeinschaft werden ihre Botschaften in Kuwait nicht schließen. Die entsprechende Aufforderung des Irak sei nicht legal, sagte Außenminister Genscher heute Nachmittag nach einer Sitzung der EG-Außenminister in Paris. Die Führung des Irak sei verantwortlich für die Sicherheit der Staatsbürger unserer Länder, sagte Genscher, der sichtbar bemüht war, den Begriff Geißel zu vermeiden. Die Bundesrepublik hat noch 7 Botschaftsangehörige in Kuwait, deren Familien zum größten Teil bereits ausgereist sind. Wir verlangen ein hohes Maß an Pflichterfüllung von Ihnen, sagte Genscher. Die EG-Kommission will einen Katalog von Hilfsmaßnahmen für die Türkei, Jordanien und Ägypten vorlegen, für jene Länder also, die vom Embargo und der Flüchtlingswelle am meisten betroffen sind. Weiter sollen die EG-Kontakte zu den arabischen Ländern verstärkt, die Beziehungen zu Jordanien und Syrien normalisiert werden. In der Frage weiterer Maßnahmen im Golf waren sich zuvor die Mitglieder der Westeuropäischen Union nicht völlig einig. Der britische Verteidigungsminister Tom King sagte, es sei wichtiger, ein effektives Embargo zu haben, als eine totale Identität der Meinungen. Sein Außenministerkollege Douglas Hurd legte Wert darauf, dass die Operation im Golf nicht nur eine US-Aktion ist, sondern dass dort die europäische Flagge sichtbar werde. Die Bonner Ankündigung, in Beratungen über eine Grundgesetzergänzung einzutreten, wurden positiv aufgenommen. Bundesverteidigungsminister Gerhard Stoltenberg sagte nach der Tagung der Außen- und Verteidigungsminister der WEU, es sei ihm deutlich geworden, wie wichtig die Initiative des Bundeskanzlers für diese Verfassungsergänzung zum Einsatz von Bundeswehreinheiten unter UNO-Verbänden sei und er hoffe nun, dass diese in absehbarer Zeit auch durchgeführt würde. Ziel sei es, den Konflikt um den Irak politisch zu lösen. Aber die Solidarität der Partner müsse wohl noch einige Zeit erhalten bleiben. Das Embargo, so interpretierte Stoltenberg die Tagungsergebnisse, müsse voll wirksam bleiben, auch mit dem Einsatz militärischer Mittel. Für Außenminister Genscher war diese Tagung der Beginn koordinierender Maßnahmen der WEU. WEU-Generalsekretär van Ekelen soll sich an UN-Generalsekretär Pérez de Cuellar wenden, um im UN-Sicherheitsrat die Unterstützung für eine weitere Entscheidung, wie Genscher formulierte, zu überbringen, also für die Entsendung von UN-Eingreifverbänden zur Durchsetzung der Blockade und der UN-Sicherheitsdeklarationen. Stoltenberg kündigte an, dass Bonn bei einem eventuellen Antrag der Türkei zur Verlegung der NATO-Eingreiftruppe AMF, an der auch deutsche Verbände beteiligt sind, zustimmen werde. Detaillierte Beschlüsse wurden nicht gefasst. Die Generalstabschefs der WEU-Länder sollen sich in Kürze wohl am Freitag in Paris treffen, um Details zu besprechen. Der niederländische Verteidigungsminister Ter Beek hatte heute einen Plan vorgelegt, nachdem die WEU-Verbände sich im südlichen Golf und an der Straße von Hormuz als Seepolizei aufhalten sollten und Handelsschiffe kontrollieren sollten, ohne militärisch einzugreifen. Dies würde bedeuten, dass die WEU-Verbände sich nicht an der Blockade gegen den Irak aktiv beteiligen. Weiter schlug er Datenaustausch, logistische Kooperation und eine Überarbeitung der Einsatzregeln der WEU vor. Dieser Katalog wurde nicht entschieden, sondern an Arbeitsgruppen weiterverwiesen, die nun die WEU-Maßnahmen weiter beraten und koordinieren sollen. Die Lage am Golf selbst scheint sich weiter zuzuspitzen. Bagdad zeigt sich zwar verhandlungsbereit, droht aber gleichzeitig und massiert außerdem Truppen und Raketen in Kuwait. Sind das erste Anzeichen von Nervosität und Schwäche oder steckt dahinter kaltblütiges Taktieren? Ich stelle die Frage an Ulrich Tilgner in Amman, wo ja der irakische Außenminister heute eine bemerkenswerte Vorstellung vor der Presse gab. Herr Tilgner, Nervosität oder Taktik? Ich würde sagen beides. Also, dass der irakische Präsident Saddam Hussein den amerikanischen Präsidenten Bush aufgefordert hat, eine friedliche Lösung der Kuwait-Krise zu suchen, ist natürlich ein Zeichen von Unnachgiebigkeit und Stärke, denn Hussein hat in keiner Weise Vorschläge gemacht, wie wie dieses Problem gelöst werden soll. Er hat nur gesagt, die Amerikaner müssten einlenken. Das ist im Grunde seine Botschaft gewesen. Er hat von einer amerikanischen Aggression gegen sein Land gesprochen. Aber der irakische Außenminister Tariq Aziz hat eine andere Tonart angeschlagen hier in Amman. Er hat gesagt, Irak sei bereit, mit den USA zu sprechen. Bereits gestern habe man dem US-Geschäftsträger in Bagdad eine Botschaft übermittelt und die habe gelautet, wir sind bereit, mit Ihnen zu sprechen, wenn Sie das wünschen. Und das ist im Grunde eine Art verdecktes Friedensangebot des Iraks an die USA. 800 Raketen sollen ja nun in Kuwait in den letzten Tagen aufgestellt worden sein. Auch die Ägypter marschieren auf und die Saudis heben nun im ganzen Land Soldaten aus. Sieht man denn in Amman noch eine Chance, den Konflikt auf friedlichem Wege beizulegen? Die Hoffnungen sind da. Es hat ja heute einen bemerkenswerten Appell des ägyptischen Präsidenten Mubarak gegeben. Er hat an den irakischen Präsidenten appelliert, doch alles zu tun, um die große Eskalation zu verhindern. Interessant war, dass die irakische Nachrichtenagentur diesen Appell des ägyptischen Präsidenten abgedruckt hat und hat gesagt, das seien fromme Wünsche, so einfach sei das Ganze nicht, das sei im Grunde sehr naiv, aber immerhin hat man Mubarak nicht mehr angegriffen. Zu den Raketen, ob diese Zahl stimmt, die Sie genannt haben, Herr Liminski, weiß ich nicht. Sicher ist wohl, dass es 4 irakische Raketenbatterien in Kuwait gibt und dass die amerikanischen Streitkräfte den Auftrag haben, im Falle des Ausbruches von Kämpfen diese Stützpunkte und diese Raketenbatterien sofort zu vernichten. Man kann daran erkennen, wie angespannt die Situation ist. Und auf die Frage, was hier in Amman gedacht wird, natürlich versucht der jordanische König, der ja heute auch mit dem japanischen Außenminister zusammengetroffen ist, der wahrscheinlich auch den Außenminister der PLO, Herrn Khadoumi, gesehen hat, natürlich versucht dieser König, die Situation doch noch, auf diese Situation doch noch mäßigend einzuwirken. Was weiß man denn über das Schicksal der Ausländer in Kuwait und Irak? Gibt es da Neuigkeiten? Es ist so, dass amerikanische Botschaftsangehörige in Kuwait US-Bürger besucht haben, die in Hotels interniert sind. Die Zahl von Briten und Amerikanern, die verschleppt worden sind und wahrscheinlich in zivilen und auch militärischen Komplexen einquartiert wurden, ist nach wie vor unbekannt. Offensichtlich ist diese Maßnahme bisher auf US-Bürger und Briten beschränkt worden, denn Bagdad hatte ja am Nachmittag gedroht, dass ebenfalls Franzosen interniert werden sollen, falls Frankreich die aggressive Politik, wie es hieß, im Golf fortsetze. Von da aus kann man nur vermuten, dass den Bürgern anderer westlicher Staaten bisher das Schicksal erspart geblieben ist, in irgendwelche strategischen Ziele einquartiert worden zu sein. Besten Dank, Ulrich Tilgner in Amman. Washington ließ mit einer Antwort auf das drohende Friedensangebot des irakischen Diktators nicht lange warten. Die Reaktion war kurz und prägnant. Der militärische Aufmarsch der Amerikaner in Saudi-Arabien und in den Emiraten geht inzwischen ungerührt weiter. Aus Washington, Gunnar Schulz-Burkel. 1,5 Stunden nach den Erklärungen von Saddam Hussein gab es einige wenige Anmerkungen dazu vom Sprecher des Weißen Hauses, Marlon Fitzwater. Es werde, so sagte er, solange keine Verhandlungen mit Saddam Hussein geben, solange irakische Truppen Kuwait besetzt hielten und die festgehaltenen Ausländer nicht ausreisen dürften. Für die USA bleiben die Sanktionen gegen den Irak bestehen. Auf die Frage von Reportern, ob man denn nicht etwas Positives aus den Erklärungen von Saddam Hussein ablesen könnte, meinte Fitzwater, das Weiße Haus habe nur die tägliche Litanei gehört und nichts Positives oder Neues erfahren. Korrespondenten, die mit dem Präsidenten zum Feriensitz nach Kennebunkport gefahren sind, meinen, gestern habe Bush seinen großen Auftritt vor den Kriegsveteranen in Baltimore gehabt, heute habe Hussein verbal gekontert. Amerikanische Position in der Golfkrise zu erläutern. Morgen will der Präsident Bush in Kennebunkport über seine Mission unterrichten. In New York bemüht sich unterdessen der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen weiterhin um eine gemeinsame Entscheidung über die Überwachung der Sanktionen durch Kriegsschiffe in der Golfregion. Wirtschaftsminister Hausmann hat den angenehmeren Teil. Er darf die weiten Horizonte abstecken, die sich dem künftigen Handel zwischen der Sowjetunion und Deutschland als deren größten Partner bieten sollen. Der Wirtschaftsvertrag, den abzuschließen beide Seiten fest entschlossen sind, wird an die Stelle jenes 1978 zwischen Leonid Brezhnev und Kanzler Helmut Schmidt abgeschlossenen Kooperationsabkommens treten, das für 25 Jahre galt und nie gehalten hat, was sich Moskau davon versprach. Jene massive Investition und Erschließung Sibiriens ist nie über Einzelversuche hinausgekommen. Die jetzt veröffentlichten Vorstellungen der Sowjetunion wirken in ihrer Zusammenballung fast erschreckend. Da ist die Rede von einem jährlichen Wohnungsbauprogramm von 50.000 Quadratmetern zur Unterbringung zurückkehrender Soldaten. Das sind 2,5 Milliarden jährliche Stationierungskosten genannt, bis zum Abzug in 4 Jahren. Da soll der Abzug der 380.000 Mann-Armee voll von Deutschland bezahlt werden. Moskau wünscht staatliche Garantien für langlaufende Darlehen und Wirtschaftsprojekte in Milliardenhöhe. Bonn soll für die Lieferverpflichtungen der DDR für Rüstung und Ausrüstung der Volksarmee geradestehen und Ersatzteile auch weiterhin abnehmen. Der künftige Handel zwischen beiden Staaten soll unlimitiert, soll ohne diskriminierende Abgaben und von Kokom-Beschränkungen weitgehend befreit laufen. Bevor in der deutschen Diskussion über den Preis der Einheit auf neue Alarmstimmung aufkommt, sollte man die Dinge aber nüchtern und realistisch sehen. Zunächst, mit Ausnahme der Forderung, auch künftige Ersatzteile und bestellte Ausrüstungen für die ostdeutsche Armee abzunehmen, ist keine der Positionen neu. Die meisten sind nichts anderes als die Ausfüllung westdeutscher Angebote. Der Abzug der Sowjetarmee, an dem wohl jedem in Deutschland gelegen sein muss, geht gar nicht ohne massive deutsche Finanzhilfe. Diese Armee war eigentlich darauf eingestellt, dauerhaft in der DDR zu bleiben, so wie die sowjetische Armee in Ungarn und in der Tschechoslowakei sowie in Polen nicht auf Abzug programmiert war. Nun muss Moskau allein aus jenen drei Staaten rund 200.000 Mann zurückholen, zum Teil mit ihren Familien. Schon jetzt wohnen Mannschaften in Zelten, was im Blick auf den kommenden Winter chaotisch zu werden verspricht. Offiziere müssen sich mit anderen kleine Wohnungen teilen. Es liegt also in deutschem Interesse, ein Wohnungsprogramm zur Unterbringung dieser Soldaten mitzutragen. Die Sowjetunion, von der inzwischen jedes Kind weiß, dass sie am wirtschaftlichen Abgrund taumelt, kann diese Aufgabe nicht bewältigen. So erklären sich vielleicht auch die maßlos zu nennenden Forderungen Moskaus an Polen und die Tschechoslowakei, die von der Sowjetarmee behausten Unterkünfte und Gebäude gegen teures Geld zurückzukaufen. Dass Stationierungskosten für die Sowjetarmee anfallen, auch das ist nicht neu. Für das zweite Halbjahr 1990 zahlt Bonn schon 1,2 Milliarden D-Mark. Moskau rechnet das hoch und kommt aufs Jahr auf 2,5 Milliarden. Was am Ende übrig bleibt, ist Verhandlungssache. Aber um die 2 Milliarden dürften es schon werden. Und das Problem ist nicht, wie im Falle der westlichen Verbündeten damit aus der Welt, dass Abnahmeverpflichtungen für Einkauf von Waren ausgehandelt werden. Jedenfalls ist das nur begrenzt möglich. Moskau hat schlicht keine Devisen, um seine Armee zu unterhalten. Die Krediterwartungen der Sowjetunion sind auch im Westen genährt worden. Natürlich regen 5 Milliarden, wie Bonn sie scheinbar mit links gab, den Appetit an. Doch Wirtschaftskredite liegen auch im Interesse der deutschen Wirtschaft. Und schlussendlich, Moskau hat seine Verhandlungsposition markiert. Es liegt nun an den deutschen Ministern, die ihren zu beziehen und dann den Kompromiss zu suchen. Wer Theo Weigel kennt, weiß, dass er die Taschen zuzuhalten versteht. Zu den sowjetischen Bedingungen für die Zustimmung zur deutschen Vereinigung gehört auch die Forderung nach einem Verzicht Deutschlands auf die Produktion und den Besitz von Atom-, Bio- und Chemiewaffen. Dieser Verzicht fällt beiden deutschen Staaten leicht, denn sie haben ihn bisher ausdrücklich geleistet. In Genf hat am Vormittag Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher vor der vierten Überprüfungskonferenz zum Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen eine mit der DDR-Regierung abgestimmte Erklärung abgegeben, in der erneut bekräftigt wird, dass ein vereintes Deutschland niemals atomare, biologische und chemische Waffen bauen oder gar besitzen werde. Aus Genf ein Bericht von Hans-Jörg Schulz. Den Clou hob sich Hans-Dietrich Genscher für den Schluss seiner halbstündigen Rede im ehrwürdigen Genfer Völkerbundpalast auf. Eigentlich hätte vor dieser vierten Konferenz zur Überprüfung der Einhaltung des Atomwaffensperrvertrages ja auch DDR-Außenminister Markus Meckel reden sollen. Doch da der Sozialdemokrat der Regierung nicht mehr angehört, verlas der Bundesaußenminister unter dem großen Beifall der über 100 bei dieser Konferenz anwesenden Regierungsdelegationen eine gewichtige Erklärung im Namen der beiden deutschen Regierungen. Ein vereinigtes Deutschland werde, so versprach Genscher hoch und heilig, zu einer großen ABC-waffenfreien Zone im Herzen Europas werden. Im Namen der Regierungen in Bonn und Ostberlin kündigte Genscher an, dass das Vereinigte Deutschland vertraglich auf jede Herstellung und jeglichen Besitz von atomaren, biologischen und chemischen Waffen verzichten werde. Doch damit alleine war es dem Bundesaußenminister in seiner schwungvoll vorgetragenen Rede nicht getan. Die jüngsten Ereignisse am Golf, der mögliche Krieg mit einem bis unter die Zähne mit chemischen Keulen bewaffneten Irak, machen es für die Bundesregierung umso dringlicher, dass der seit Jahren verhandelte Vertrag über ein umfassendes C-Waffenverbot sofort ausgehandelt und wirksam werde. Nach dem Ende des Kalten Krieges, das so symbolträchtig durch die Vereinigung Deutschlands dargestellt werde, müssten Amerikaner und Sowjets in diesem bedeutsamen Abrüstungsbereich jetzt endlich zu Potte kommen, forderte der Vizekanzler. Und er kündigte an, dass die Bundesregierung aus dem Golfkonflikt und der direkten oder indirekten Beteiligung deutscher Firmen an der Aufrüstung des Irak lernen werde. Ein neuer Maßnahmenkatalog komme her, sagte Genscher. Ein Maßnahmenkatalog, mit dem illegale Rüstungsexporte endlich wirksam gestoppt werden können. Dazu wird für die Bundesregierung eine Ausweitung der Exportkontrolle für alle chemischen Vorprodukte gehören, sowie die Einführung der Genehmigungspflicht für Anlagen zur Herstellung von B- und C-Waffen. Auch will die Bundesregierung eine gesetzliche Grundlage für die Kontrolle der Auslandstätigkeit von Deutschen im Rüstungsbereich einführen. Bei der Androhung von hohen Strafen wird künftig allen deutschen Staatsbürgern die Beteiligung an jeglichen A-, B-, C-Waffenvorhaben untersagt. Worte, die man auf dieser Genfer Friedenskonferenz gerne hörte. Höflichen Beifall erhielt Genscher indessen auch vom Botschafter Iraks bei der Konferenz. Bagdad Bagdad hat ja bekanntlich auch den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet und bastelt trotzdem eifrig an der eigenen, der islamischen Atombombe. Wie man mit einem Land umgehen soll, das alle Friedensverträge mit leichter Hand unterzeichnet und sie hernach nicht einhält, das konnte auch der Bundesaußenminister seinen Zuhörern in Genf nicht sagen. Immer lauter werden auch in der Bundesrepublik die Stimmen, die einen möglichst baldigen Beitritt der DDR fordern. So bemüht sich auch die Bundesregierung, den Einigungsvertrag so rasch wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. Bis zum 28. August, also nächsten Dienstag, soll er fertiggestellt sein. Einer der Streitpunkte in der Bonner Koalition ist das Abtreibungsrecht, bei dem sich jetzt die Unionsparteien gegen die Freien Demokraten durchgesetzt haben. Möchte offenbar einen Keil in die Front seiner Gegner schlagen. Aus Amman, Marcel Pott. Während der irakische Außenminister Tariq Aziz am Dienstag in der jordanischen Hauptstadt Amman beteuerte, die im Krisengebiet festgehaltenen westlichen Ausländer seien keine Geiseln, sondern Gäste des irakischen Volkes, drangen Soldaten der Invasionsarmee in Kuwait mit vorgehaltener Waffe in die Wohnungen amerikanischer und britischer Bürger ein, um die Betroffenen in Geiselhaft zu nehmen. Die 10 Briten wurden auf das Gelände einer nicht näher bezeichneten zivilen Einrichtung gebracht, während der amerikanische Zivilist zwangsweise im Hotel Meridian einquartiert wurde. Das irakische Regime hat bisher 54 Amerikaner, 135 Briten, mindestens 27 Franzosen und mindestens 3 Bundesdeutsche in seine Gewalt gebracht. Einige, so hat der irakische Herrscher Saddam Hussein mehrfach bestätigt, werden auf militärischen Anlagen festgehalten. Andere sind an Orten untergebracht, die Bagdad ebenfalls als mögliche Ziele im Falle eines Angriffs gegen den Irak betrachtet. Unterdessen hat das irakische Regime dem italienischen Botschafter im besetzten Kuwait mitgeteilt, dass Angehörige von 7 westlichen Staaten, die alle zur Europäischen Gemeinschaft gehören, angeblich ausreisen dürfen. Die genannten Länder sind Italien, Irland, Belgien, Dänemark, Holland, Griechenland und Spanien. Da auch diese Staaten zum Teil Flotteneinheiten an den Persischen Golf entsandt haben oder dies zu tun beabsichtigen, liegt die Vermutung nahe, dass Bagdad die geschlossene Haltung innerhalb der EG hinsichtlich des Konflikts am Golf erschüttern will. In Jordanien wächst unterdessen die feindliche Stimmung gegenüber den USA und gegenüber dem Westen ganz allgemein. Die Tageszeitung Al-Rai schrieb in ihrer heutigen Ausgabe, der Truppenaufmarsch der USA im Mittleren Osten zwinge Araber und Muslime, alle westlichen Ausländer, als Feinde anzusehen, die im Zweifel in Verteidigung des islamischen Glaubens sowie der nationalen Identität und Würde der Araber Angriffsziele darstellten. Hinsichtlich des irakischen Gesprächsangebotes an die USA ist festzustellen, dass Bagdad nach wie vor darauf besteht, dass Verhandlungen nur auf der Grundlage des Status quo in Kuwait möglich sind. Das aber heißt, der Irak belässt seine Invasionsarmee in Kuwait und ignoriert weiterhin die Aufforderung des Weltsicherheitsrates, die Souveränität des Emirats wiederherzustellen. Die Golfkrise versetzt die internationalen Finanzplätze in Panik. Massive Aktienverkäufe in Fernost und Europa, aber auch in New York, haben die Börsenbarometer um bis zu 5% abstürzen lassen. Besonders schlimm erwischte es die Aktienmärkte in der Bundesrepublik, in Frankreich und in Österreich. Die Gründe für diese Kursverluste, die sich heute in Frankfurt allerdings in Grenzen hielten, erläutert Bernd Hefter. Nach dem tiefen Fall von gestern haben die Anleger heute wieder Mut gefasst. In den Nachrichten war es zu hören, nach schwacher Eröffnung geht es in Frankfurt deutlich aufwärts. Die Aktionäre sehen die Welt wieder etwas optimistischer. Trotzdem bleibt zu bedenken, was an den Weltbörsen augenblicklich geschieht, ist Spiegelbild der weltpolitischen Situation. Hektische Kursausschläge in beiden Richtungen, weil große wie kleine Anleger eine Eskalation des Golfkonflikts befürchten. Ein Krieg könnte schnell den gesamten Nahen Osten in Flammen setzen, mit unvorstellbaren Folgen für die Ölreserven. Öl ist noch immer das treibende Element in der industrialisierten Welt. Ein langfristig hoher Ölpreis setzt den Konzernen weltweit schwer zu. Gewinne könnten zusammenschmelzen, Investitionen werden aufgeschoben oder gestrichen, Personal wird entlastet. Folge, wie schon einmal in den 70er Jahren, stünde die Welt vor einer tiefen Rezession. Beschlichen von solch pessimistischen Gedanken greifen die Anleger dann zum Telefon und verkaufen ihre Aktienpakete. Freilich, um sie einen Tag später, wie heute beispielsweise, schon wieder zurückzukaufen. Der tiefe Sturz in Frankfurt, gestern minus 5,2%, die Erholung heute, das schaffen die bundesdeutschen Anleger nicht aus eigener Kraft. Jede zweite Mark, die an der Frankfurter Börse in Aktien umgesetzt wird, kommt aus dem Ausland. Wenn Ausländer verkaufen, das ist eine alte Börsenweisheit, dann ist in Frankfurt kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Verkauft haben, so sagen die Banken, gestern besonders die arabischen Großanleger. Die sind natürlich nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Tokio engagiert. Der Nikkei-Index befindet sich ja schon seit Wochen im freien Fall, gewaltige Vermögenswerte vernichtend. Börsenbeobachter schätzen, dass Ausländer nun in Frankfurt Kasse machen müssen, um ihre Verluste in Fernost auszugleichen. Der Aktienkollaps hat auch viele Kleinanleger im Urlaub überrascht. Nun kommen sie zurück und verkaufen ebenfalls. Seit Ende Juli haben die Aktionäre sage und schreibe 68 Milliarden Mark verloren. Nun gilt die Börse gemeinhin als Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung. Sprich, fallen die Aktienkurse steil, dann geht es mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auch mit der Konjunktur bergab. Ein Zusammenhang, der in der Vergangenheit oft, aber nicht immer zu beobachten war. Tatsache ist, vernichtetes Vermögen fehlt für neue Investitionen. Infolge steigen die Zinsen, was auch jetzt nicht nur in Deutschland, sondern erstmals seit längerer Zeit wieder in den Vereinigten Staaten zu beobachten ist. Hohe Zinsen schrecken Unternehmen, weil sie fremdfinanzierte Investitionen verteuern und möglicherweise unrentabel machen. Fallen also Investitionen aus, wäre das der erste Schritt in die Rezession. In der Vergangenheit hat die Deutsche Bundesbank auf derlei Szenarien besonnen reagiert. Sie hat den Geldmantel etwas weiter geschnitten, den Banken zusätzliche finanzielle Mittel für die Kreditvergabe zur Verfügung gestellt. Das wirkte beruhigend. Nun ist also die Bundesbank wieder gefordert, die nervösen Märkte genau zu beobachten und durch feinfühlige Steuerung des Geldumlaufs Schaden an der Wirtschaft zu verhindern. Wir kommen zur Golfkrise. Die Golfregion erlebt seit Tagen den größten Truppenaufmarsch, den es weltweit seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Aus über ein Dutzend Ländern werden derzeit Schiffe, Kampfflugzeuge und anderes schwere Kriegsgerät in das Krisengebiet geschickt. Seit Saddam Hussein gestern die USA dazu aufgefordert hat, über die Lösung der Krise zu sprechen, ist scheinbar eine kleine Entspannungsperiode eingetreten. Nichtsdestotrotz dürfen Ausländer nicht ausreisen. Im Gegenteil, sie sind nach wie vor Geiseln des irakischen Diktators. Über die aktuelle Lage am Golf berichtet Marcel Pott. Während an der irakisch-jordanischen Grenze Tausende von arabischen und asiatischen Flüchtlingen zusammengepfercht und in glühender Hitze darauf warten, den Irak verlassen zu können, haben Regierungsvertreter in Bagdad dementiert, dass Angehörigen einiger europäischer Staaten gestattet werde, aus dem besetzten Kuwait auszureisen. Nach Darstellung des italienischen Botschafters in Kuwait hatten die irakischen Besatzungsbehörden angeblich mitgeteilt, dass Bürger aus Italien, Irland, Belgien, Dänemark, Holland, Griechenland und Spanien von dem Ausreiseverbot für westliche Ausländer ausgenommen würden. Die in Kuwait akkreditierten Diplomaten sehen sich der ultimativen Aufforderung des irakischen Regimes gegenüber, bis zum kommenden Freitag ihre Kanzleien zu schließen. Bei Zuwiderhandlung hat Bagdad den Diplomaten mit dem Verlust ihrer Immunität gedroht und angekündigt, sie wie normale ausländische Bürger zu behandeln. Mit anderen Worten, sie müssen befürchten, ebenfalls Opfer der vom Irak praktizierten kollektiven Geiselnahme zu werden. Ein jordanischer Geschäftsmann berichtete nach seiner Rückkehr aus Kuwait, dass die irakische Besatzungsarmee mehrere Soldaten und Zivilisten öffentlich gehängt habe, ganz offensichtlich, um weiteren Plünderungen vorzubeugen. Unterdessen hat das Regime in Bagdad die Länder Westeuropas und auch Japan darauf hingewiesen, dass ihre wirklichen Interessen beim Irak und nicht bei den USA lägen, da Bagdad nunmehr einen größeren Anteil der Welterdölreserven kontrolliere. Offenbar, um die von Washington geführte einheitliche Sanktionsfront gegen den Irak zu durchbrechen, betonte das irakische Regierungsblatt die Republik, die USA wollten durch ihre militärische Präsenz am Golf die alleinige Kontrolle über die arabischen Ölvorkommen gewinnen. Experten schätzen, dass der Irak zusammen mit dem besetzten Kuwait über 20% aller Erdölreserven auf dem Globus verfügt. Vor dem Hintergrund der fortschwelenden Geiselfrage setzt sich am Golf der Truppenaufmarsch amerikanischer und anderer westlicher Streitkräfte fort. Angesichts der zunehmenden Präsenz von Bodentruppen, Flugzeugen und Marineeinheiten sprechen Beobachter im Nahen Osten vom Aufmarsch zum Krieg. In der Tat stellt sich die Frage, ob der Westen einen Krieg vermeiden kann, wenn er konsequent auf der Einhaltung des Völkerrechts durch den Irak beharrt. In Jordanien wächst unterdessen die feindliche Stimmung gegenüber den USA und dem Westen ganz allgemein. Die Tageszeitung Ar-Rai schrieb in ihrer heutigen Ausgabe, der Truppenaufmarsch der USA im Mittleren Osten zwinge Araber und Muslime, alle westlichen Ausländer, als Feinde anzusehen, die im Zweifel zur Verteidigung des islamischen Glaubens sowie der nationalen Identität und Würde der Araber Angriffsziele darstellten. US-Präsident George Bush hat heute wegen der Golfkrise die Einberufung von Reservisten der US-Streitkräfte angeordnet. In der vom Präsidialamt in Washington veröffentlichten Anordnung wurde keine Zahl genannt. Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums haben aber erklärt, es könne sich in einer ersten Phase um 40.000 Reservisten handeln. Reservisten bei den amerikanischen Streitkräften unterliegen einem gänzlich anderen System als Reservisten bei der Bundeswehr. Hören Sie dazu einen Hintergrundbeitrag von Gunnar Schulz-Burkel. Einige konnten es offenbar gar nicht mehr abwarten. Schon kurz nachdem die ersten Maschinen mit Marines nach Saudi-Arabien geflogen wurden, meldeten sich die ersten Reservisten bei ihren Einheiten, um ihren Dienst anzutreten. Vor allem die US-Luftwaffe hat überhaupt keine Probleme, Freiwillige zu finden. 1,2 Millionen Reservisten der Armee und der Nationalgarde sind derzeit registriert. Reservisten in den USA sind nicht unbedingt auch ehemalige Berufssoldaten. Deshalb werden sie häufig auch spöttisch Weekend Warriors, Wochenendkrieger genannt. Der Anteil der Ex-GIs ist sogar relativ gering. Reservisten melden sich freiwillig zu einem 12-Wochen-Training. Dort werden sie ausgebildet und im Schnelldurchlauf geschliffen. Etliche von ihnen bekommen dann noch ein Sondertraining. Das kann zum Beispiel im Nachrichtenwesen, bei der Nachschubversorgung oder in der Krankenbetreuung sein. Normalerweise verpflichten sich die Reservisten dann für 6 Jahre. Innerhalb dieser Zeit müssen sie einmal im Monat an einem Wochenende bei ihrer Einheit antreten und zeigen, dass sie nichts verlernt haben. Im Sommer geht es dann nochmal ins sogenannte Summer Camp. Dort wird das Training innerhalb von 14 Tagen noch einmal intensiviert. Für ihren Einsatz bekommen Reservisten monatlich zwischen 50 und bis zu 500 Dollar, je nach Rang, vom Staat bezahlt. Werden sie eingezogen, bekommen sie den Verdienstausfall ersetzt. Ein Ex-Marine sagte mir, dass die Reserves zwar nett seien, aber auch viel Verwirrung stiften könnten. Die haben einfach nicht den Biss wie wir, meinte er. Und ein echter Marine würde die Reservisten einfach nicht für voll nehmen. Wenn einer mit dem Rangabzeichen eines Majors der Reservisten auftrete, lache sich ein Major der Berufssoldaten schlapp. In dem Moment, in dem der Präsident der Vereinigten Staaten die genaue Anzahl der Reservisten vorlegt, die für einen Einsatz benötigt werden, müssen sich die Frauen und Männer bei bestimmten Einheiten sofort melden. Etliche Reservisten mit Sonderausbildung werden auch am Arbeitsplatz oder zu Hause angerufen. Das gilt zum Beispiel für Ärzte und Krankenschwestern. Schon jetzt hat das Marinekrankenhaus in Bethesda, einem Vorort von Washington, Engpässe. Fast 2/3 der Belegschaft ist nach Saudi-Arabien abkommandiert worden. Hier müssen jetzt die Reservisten einspringen. Bis zu 200.000 Reservisten kann der US-Präsident für mindestens 90 Tage einziehen, ohne dem Kongress darüber Rechenschaft ablegen zu müssen. Zuletzt passierte das 1968 während des Vietnamkrieges. Damals ordnete Präsident Johnson an, dass mehr als 35.000 Reservisten eingezogen werden. Weekend Warriors waren in den letzten Jahren, ohne Aufforderung durch den Präsidenten, im Einsatz bei den Invasionen von Grenada und Panama. Derzeit fliegen bereits Anwälte, Manager und Journalisten als Piloten Versorgungsmaschinen nach Saudi-Arabien. Wer eine gute Ausbildung hat, sieht keine Probleme, hinterher wieder von seinem Arbeitgeber angestellt zu werden. Es gibt aber auch Reservisten, die bedauern, sich jemals gemeldet zu haben. Wir wissen ja gar nicht, wie lange der Konflikt andauern wird. Was passiert mit meinem Job? Es kann sein, dass mein Boss in ein paar Wochen einen neuen Mechaniker anstellt und ich sitze auf der Straße, meinte ein junger Mann zu Reportern. Die Mehrheit sieht sich jedoch bei der patriotischen Ehre gepackt. Reservisten-Colonel Frank Vicente fuhr fast 500 Kilometer mit seinem Auto nach Washington. Ich konnte den Aufruf des Präsidenten einfach nicht mehr abwarten, sagte er gegenüber einem Reporter der Washington Post. Das Scheichtum Kuwait ist zwar vom Irak besetzt und wird von Saddam Hussein mittlerweile als eigenes Territorium betrachtet, aber weltweit gilt das kleine, aber reiche Ölland am Golf als souveräner Staat. Heute war Kuwaits Finanzminister zu Gast in Bonn. Dort traf er mit Staatsminister Schäfer vom Auswärtigen Amt zusammen. Über die anschließende Pressekonferenz berichtet Alfred Schröder. Der Herrscher über das riesige kuwaitische Vermögen, Finanzminister Scheich Ali Al-Khalafi Al-Sabah, sagte auf der in Englisch geführten Pressekonferenz: There has not been an issue over the last 30 years where the international community is so unanimously against as the issue. In den vergangenen 30 Jahren hat es noch keine Entwicklung gegeben, sagte der Finanzminister, auf die die internationale Öffentlichkeit in einer so beeindruckenden Einmütigkeit reagiert hat, wie auf die irakische Invasion meines kleinen Landes. Scheich Al-Sabah war überzeugt, dass der wachsende internationale Druck zur Befreiung seines Landes führen werde, das seit dem 2. August unendliche Leiden ertragen müsse. Die irakischen Besatzungstruppen begingen fürchterliche Verbrechen, sie mordeten und vergewaltigten, plünderten und raubten. Die Welt dürfe diesen eklatanten Bruch internationalen Rechts und der UN-Resolutionen nicht akzeptieren. Die Besetzung dürfe keinen Tag länger geduldet werden, sagte der Minister. Otherwise, the civilized world will not remain civilized. Andernfalls würde die zivilisierte Welt nicht zivilisiert bleiben. Zur wirtschaftlichen Lage seines Landes sagte der Finanzminister, dank umfangreicher Auslandsinvestitionen sei der größte Teil des Staatsvermögens in guten Händen, auch in der Bundesrepublik, wo Kuwait weiter investieren werde, und zwar quer durch die Frankfurter Aktienbörse. Der größte Teil der kuwaitischen Goldreserve, deren Wert der Politiker nicht bezifferte, befinde sich im Ausland, jedoch sei ein Teil im Wert von mindestens 1 Milliarde von den Irakis in Kuwait geplündert worden. Er appellierte an den Westen, nicht einer Ölpanik anheimzufallen. Es gebe weltweit keine Ölknappheit, sagte das Mitglied des kuwaitischen Herrscherhauses und gab den deutschen Verbrauchern den Rat, mit dem Ankauf von Heizöl-Wintervorräten zu warten. Der Ölpreis werde sich auf alle Fälle wieder normalisieren. Indien hat am Montag seine Truppen in Alarmbereitschaft versetzt, nachdem es Tote und Verletzte in der von Indien und Pakistan umstrittenen Region Kaschmir gegeben hatte. Beide Länder haben in den letzten Jahrzehnten schon mehrmals Krieg gegeneinander geführt. Aus Neu-Delhi informiert sie Hermann Denecke. Es ist noch kein Krieg, aber der Lärm ist bereits danach und geschossen wird aus schweren Rohren. An der indisch-pakistanischen Grenze in Kaschmir liefern sich Armeeeinheiten der beiden Länder seit Montag ein Artilleriegefecht, das noch immer andauert. Beide Seiten haben inzwischen Truppenverstärkungen ins Grenzgebiet beordert. Die Spannungen wachsen. Nach indischen Berichten sind 10 pakistanische und 7 indische Soldaten bei diesen Kämpfen gefallen. Und nach diesen Berichten soll es die pakistanische Seite gewesen sein, die das Feuer eröffnet hat. Artillerieverbände hätten mehrere Grenzposten der Inder im Distrikt Kupwara nördlich von Srinagar angegriffen, sie seien jedoch zurückgeschlagen worden. Das Gefecht wird an einem besonders sensiblen Abschnitt der Grenze ausgetragen. Es handelt sich um einen Geländestreifen in etwa 2000 Meter Höhe im Gebirge, den militante Kaschmiris bisher mit Vorliebe genutzt haben, von der einen Seite des geteilten Landes auf die andere zu wechseln. Indischen Berichten zufolge liegen pakistanische Ausbildungslager für kaschmirische Rebellen in unmittelbarer Nachbarschaft dieses Grenzabschnitts. Erst vor 10 Tagen hatten indische Truppen an dieser Stelle mit Artilleriefeuer das Eindringen von angeblich 2000 bewaffneten jugendlichen Kaschmiris verhindert, wie ein Sprecher der indischen Regierung berichtete. Der indische Premier Vishwanath Pratap Singh erklärte gestern Abend im Parlament in Delhi, die indische Armee sei für alle Eventualitäten gerüstet, sie habe den Angriff zurückgeschlagen und habe die Lage nun unter Kontrolle. Es werde Pakistan nicht gelingen, Indien mit einem Überraschungsangriff zu überlisten. Der Vorfall sei ernst, erklärte Singh, aber er warnte gleichzeitig davor, ihn unnötig zu dramatisieren. Die Militärbefehlshaber auf beiden Seiten des Grenzabschnittes ständen in Kontakt miteinander. Wir bleiben ruhig, aber wachsam, erklärte Singh. In Delhi wird vermutet, dass die pakistanische Seite durch neue Grenzzwischenfälle neue Argumente für ihr Bemühen zu finden trachtet, den Kaschmir-Konflikt zu internationalisieren und dass die Schießerei auf die Sitzung des Weltsicherheitsrates der Vereinten Nationen ziele, die in der nächsten Woche in New York stattfinden soll. Mit wachsender Spannung und wachsenden Befürchtungen wird gegenwärtig überall in Südasien die Entwicklung des Kaschmir-Konflikts und des indisch-pakistanischen Verhältnisses nach dem Machtwechsel in Islamabad verfolgt. Bisher deuten alle Anzeichen auf eine weitere Verschärfung der Krise hin. Die gegenwärtigen Artilleriegefechte an der Grenze werden als weiteres Indiz dafür gewertet. Der Bundestag in Bonn wird den Wahlvertrag mit der DDR morgen beraten. US-Präsident Bush hat bekräftigt, dass die Amerikaner ihre Ziele in der Golfregion mit absoluter Entschlossenheit verfolgen. In seinem Urlaubsort Kinbankport, wo er mit Verteidigungsminister Cheney und Generalstabschef Powell konferierte, wollte Bush den Einsatz der im Golf stationierten US-Truppen gegen den Irak nicht ausschließen. Er vertrat die Ansicht, dass die Vereinigten Staaten die nötigen Vollmachten hätten, um die UNO-Sanktionen durchzusetzen. Besorgt äußerte sich der Präsident über die Situation der Ausländer, die in Kuwait und im Irak festsitzen. Zuvor hatte Bush die Einberufung von Reservisten angeordnet. Mit der Lage der europäischen Geiseln in der Region werden sich am Freitag ranghohe Vertreter aus den EG-Außenministerien in Rom befassen. Eine Meldung aus Rom, Bürger von 7 EG-Staaten durften das besetzte Kuwait verlassen, bestätigte sich heute nicht. Die meisten westlichen Länder haben sich geweigert, der irakischen Forderung nachzugeben, ihre Botschaften in Kuwait bis Freitag zu schließen. Die 5 ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrates trafen zu weiteren vertraulichen Beratungen über die Golfkrise zusammen. Sie wollen einen Resolutionsentwurf erarbeiten, der zur Durchsetzung der gegen Irak verfügten Sanktionen auch eine Militärblockade vorsieht. König Hussein von Jordanien kündigte am Abend in Amman eine neue diplomatische Friedensinitiative an. Am späten Abend meldete der Irak, 2 aus Saudi-Arabien kommende Flugzeuge hätten den irakischen Luftraum verletzt. Aus der Erklärung ging nicht hervor, ob die Maschinen in den Luftraum des Irak oder in den des annektierten Kuwait vorgedrungen sind. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Bundesaußenminister Genscher hat im Namen beider deutscher Regierungen verbindlich den Verzicht des Vereinten Deutschlands auf atomare, biologische und chemische Waffen erklärt. Vor der 4. Überprüfungskonferenz des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen erfüllte Genscher damit heute in Genf eine der Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss der 2+4-Gespräche. Die Verhandlungen Bonns und Ostberlins mit den 4 Siegermächten des Zweiten Weltkriegs haben das Ziel, die volle Souveränität Deutschlands herzustellen. Die Kriegsopfer und Hinterbliebenen in der DDR sollen vom kommenden Jahr an erstmals Kriegsopferrenten bekommen. Darauf einigte sich die Regierungskoalition in Bonn. Die rund 300.000 Betroffenen sollen eine Rente erhalten, die zunächst die 40% des bundesdeutschen Niveaus beträgt. Dafür sind 1,2 Milliarden Mark jährlich vorgesehen. Der Bundesvorsitzende des Reichsbundes, Franke, begrüßte die Entscheidung als ersten Schritt in die richtige Richtung. Die Verträge zwischen der DDR-Treuhandanstalt und bundesdeutschen Energieunternehmen sind am Nachmittag in Ost-Berlin unterzeichnet worden. Damit haben die drei großen Stromkonzerne Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke, Preußen Elektra und Bayernwerke den größten Teil der DDR-Stromversorgung übernommen. Etwa 25% des Anteils wurden an kleinere Energieversorger aus der Bundesrepublik vergeben. Die Sozialdemokraten wollen das gestern von den Koalitionsparteien in Bonn vereinbarte geteilte Abtreibungsrecht in einem vereinten Deutschland verhindern. Die Absicht des Bundeskanzlers werde im Einigungsvertrag mit der DDR nicht realisiert, versicherten der SPD-Kanzlerkandidat Lafontaine und die stellvertretende Parteivorsitzende Däubler-Gmelin heute in Bonn. Es gehe nicht an, dass Bundesbürgerinnen bestraft würden, wenn sie sich im Gebiet der DDR einem Schwangerschaftsabbruch unterzögen. Auch die Freien Demokraten halten trotz des gestrigen Koalitionsgesprächs mit der CDU-CSU an ihrer Forderung fest, dass Schwangerschaftsabbruch...